das nicht an! Es tut mir leid! Was tust du hier? Ich habe dir verboten, jemals hierher zu kommen! Ist dir klar, was du hättest anrichten können? Verschwinde! Nein! Du hättest kein Recht, hierher zu kommen! Kein Recht! Nein! Räum mich nicht an! Versprochen oder nicht versprochen, ich bleibe nicht hier! Es tut mir leid, es tut mir so leid, ich wollte dich nicht erschrecken, ich wollte dir nicht wehtun! Du verstehst es nicht. Es bleibt nur noch so wenig von mir. Nur noch so wenig. Entstellt ist mein Gesicht. Ein Zeichen find ich nicht. Sei's noch so klein, das Güte war im Herzen. Die schreckliche Gestalt zeigt Trost, nicht nur Gewalt. Doch tief hier drin bin ich erfüllt von Schmerzen. Trostlos ist das Träumen, Zeit versäumen und die Lieb ein Trugbild. Hilflos kalte Tränen. Mir selbst zerstreut. Trotzig, unbesonnen lief ich weiter. Ein Mann, der nicht lieben kann.